Ah, gut. Okay. Heute mit der dritten Staffel sozusagen unserer beliebten Vortragsreihe Rotten System, Rotten World zum Niedergang des Kapitalismus und seiner ideologischen Verarbeitung. Es gibt Programme dazu, da liegen da hinten dann bei der Tür so kleine Flyer, da steht ein Termin nicht. Ein Vortrag von mir ist da vom 8. auf den 14. November verlegt worden. Auf den kleinen Plakaten, da hinten ist eins. Es ist korrekt. Also wir, die Veranstalter, das ist der Exit-Lesekreis, der hier im Centro einmal im Monat stattfindet, immer dienstags, dem ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr, da nebenan im Kubus. Wir haben Anfang letzten Jahres damit begonnen, neben unseren üblichen Aktivitäten, diese Veranstaltung durchzuführen, auch mit externen Referenten und Referentinnen. Das kostet auch Geld, darauf wollte ich gleich hinweisen, deswegen steht diese Dose hier. Und unsere finanzielle Lage ist eher prekär und deswegen gebe ich hier jetzt gleich die Sammelbüchse rum. Also da soll jeder selber entscheiden, was er wieder antut. Ja, wie vor einem Jahr schon beginnen wir auch die dritte Staffel mit Roswitha Scholz. Roswitha ist Redakteurin der Zeitschrift Exit, Krise und Kritik der Warengesellschaft, auf die sich auch unser Lesekreis bezieht. Und sie ist in unseren Kreisen und inzwischen auch darüber hinaus bekannt, vor allem als Urheberin der Wertabspaltungskritik, also der Einbeziehung des hierarchischen Geschlechterverhältnisses in die radikale Wertkritik. Aber darum geht es heute nicht. im Hintergrund geht es natürlich immer auch darum. Aber Thema heute ist etwas anderes. Roswitha hat im Exit-Heft 4, die Exit-Hefte liegen übrigens da hinten auf der Bank zum Kauf. Billig. Wer noch eins braucht, kann sich da was mitnehmen. Also Exit Heft 4, vor 6 Jahren war das, den Antiziganismus in die Wertabspaltungs- und ideologiekritische Diskussion eingeführt, als eine wesentliche und deshalb vergessene Variante des modernen Rassismus, so der Untertitel damals. Also als etwas, was lange Zeit anders als der Antisemitismus der Verdrängung anheimgefallen ist. Darum, das ist das Thema auch heute. Der Vortrag hat den Titel Antiziganismus und Ausnahmezustand. So, alles Weitere kann euch Roswitha dann selber erzählen. Das muss ich hier nochmal die Mikro wieder rein. Genau. Schauen wir mal. Genau. Also erstens einmal bedanke ich mich für die Einladung und dann muss ich zwei Sachen vorausschicken. Das eine ist, wenn ich von Zigeunern rede in dem Referat, dann müsst ihr euch immer die Anführungsstriche dazu denken. Also ich fände das eigentlich besser, von Sinti und Roma zu sprechen, bin allerdings andererseits zu der Erkenntnis gekommen, dass man manchmal auch Zigeuner sagen muss, gerade um diese pejorative Konnotation und diese eindringliche Diskriminierung gerade sprachlich auch zu unterstreichen. Und deswegen mache ich das jetzt manchmal oder öfter. Die zweite Bemerkung bezieht sich eben auf das, was der Klaus-Peter auch schon gesagt hat. Ich habe jetzt diese Geschlechtergestruktur nur am Rande gestreift, hier in meinem Referat, weil das Problem einfach das ist, mir ist es darum gegangen, als ich das Referat bzw. diesen Artikel geschrieben habe, das möglichst klar, diese Struktur des Antiziganismus herauszuarbeiten. Und da hätte ich jetzt, wenn ich die Wertabspaltungskritik, die man auch hineinnehmen muss, aber das noch intensiver gemacht hätte, wäre das gerade für ein Referat irgendwie ziemlich problematisch geworden, weil man da nämlich irgendwie so argumentative Umwege dann auch und verschlungene Pfade hätte nehmen müssen. Und mir ist es aber trotzdem sehr wichtig mit der Wertabspaltungskritik und das wollte ich eben somit noch einmal gesagt haben. Und ich fange jetzt einfach an mit, mit einer kurzen Geschichte des Antiziganismus. Zigeuner treten in Mitteleuropa zu Beginn des 19. Jahrhunderts erstmals in Erscheinung. Sprachuntersuchungen ergaben, dass sie aus Indien stammen. Ein paar Jahre lang waren sie als bettelnde und umherziehende Pilger weithin akzeptiert. Erst Ende des 15. Jahrhunderts wurden sie erstmals für vogelfrei erklärt, was ab da dann öfter geschah, und auf dem Freiburger Reichstag des deutschen Landes verwiesen. Vogelfrei meint, dass insbesondere die Polizei und das Militär ohne Strafverfolgung Sinti und Roma, also ohne Gesetzesgrundlage, verfolgen und töten konnten. Es war die Zeit, als die alte mittelalterliche Ordnung in die Krise gerät und sich eine kapitalistische Wirtschaftsgesinnung breit macht. Viele wurden nun freigesetzt und zogen als Bettler und Vaganten durch die Lande. Nun breitete sich eine kapitalistische Arbeitsethik immer mehr aus, verbunden mit der Herausbildung territorialstaatlicher Verhältnisse. Wulf D. Hund schreibt: Das Zigeunerstereotyp erhält seine spezifische Färbung dadurch, dass seine Entwicklung mit der Durchsetzung territorialstaatlicher Verhältnisse und kapitalistischer Wirtschaftsgesinnung in Mitteleuropa zusammenfällt. Die vagierenden Teile der Bevölkerung gelten als politisch unkontrollierbar und ökonomisch unproduktiv. Sie werden deshalb mit hoheitlicher Unterdrückung und Verfolgung überzogen. Die von Karl Marx sogenannte doppelte Freiheit der Lohnarbeiter ist trotzdem wenig attraktiv. Sie besteht darin, gleichzeitig rechtlich frei und sozial mittellos zu sein, das heißt, keinen feudalen Abhängigkeitsverhältnissen mehr zu unterliegen und frei von jeglichem Besitz und mittellos zu sein, das heißt, keinen feudalen Abhängigkeitsverhältnissen mehr zu unterliegen und frei von jeglichem Besitz gezwungen zu sein, die Arbeitskraft zu verkaufen. Unter diesen Bedingungen reicht es, wenn denen, die sich in die neuen Bedingungen nicht fügen dürfen, können oder wollen, zugeschrieben wird, sich nicht unter den Entbehrungen und Entsagungen, den Zumutungen der Lohnarbeit zu unterwerfen, damit um ihre Lebensweise eine Aura von Widerständigkeit entstehen kann. Soziale und romantische Dimension des Zigeunerstereotyps sind deswegen eng verzahnt. Gleichzeitig verleiht ihnen das ideologische Gewicht des neuzeitlichen Arbeitsverständnisses mit der Gegenüberstellung von Arbeit und Müßiggang eine enorme Dynamik. Soweit Hund. Zigeuner wurden nun auch bezichtigt, also am Ausgang des 15. Jahrhunderts, Zigeuner wurden nun auch bezichtigt, Spione der Türken zu sein. Bis zur Aufklärung changierte das Bild des Zigeuners mit dem des Bettlers, Vagabunden und dem unflätigen fahrenden Volk überhaupt. So schreibt ein gewisser Sebastian Münster 1550, Zitat: Von den Zigeunern und Heiden heißt es, sie seien ein wüst, schwarz und unflätig Volk, das sonderlich gern stiehlt, hätten kein Vaterland und zögen müßig im Land umher, wobei er betont, dass auch hier Menschen verschiedener Herkunft anzutreffen seien. Sie leben ohne Sorg, nehmen auch Mann und Weib in allen Ländern, die sich ihnen begehren, zu schlafen. Also Zitat Ende. Zigeuner werden deshalb verfolgt, weil sie sich abhängiger Arbeit und sesshafter Untertänigkeit verweigern. Im 18. Jahrhundert kam es dann zu einer eindeutigen Rassifizierung des Zigeunerstereotyps. Dabei war der prominenteste Zigeunerexperte in Anführungsstrichen Grellmann dieser Zeit der Meinung, dass Zigeuner auf dem Hintergrund zeitgenössischer Umwelttheorien diszipliniert werden müssten. Sie also zur Anerkennung eines Vaterlandes und zur Arbeit gedrängt werden sollen. Bekanntlich setzte sich dabei in der Aufklärung die Meinung durch, dass nur die weiße Rasse zur Zivilisation fähig sei. Zigeuner wurden nun zu einer primitiven Rasse gemacht und Kant stellte fest, dass sie schon aufgrund ihrer indischen Hautfarbe keine Anlage zur Tätigkeit hätten. Ungeachtet dieser biologistischen Rassifizierung hielt sich jedoch die Auffassung nicht zuletzt bei der Polizei, dass Zigeuner alle Landfahrer ohne festen Wohnsitz seien, die einer gauklerischen oder schaustellerischen Tätigkeit nachgehen bzw. überhaupt ohne Beruf sind. Im Nationalsozialismus ging man vor dem Hintergrund rassistischer Annahmen davon aus, dass die Zigeuner ohnehin nicht mehr reinrassig sind, so der sogenannte Zigeunerforscher des Dritten Reichs Robert Ritter, hervorgegangen aus der Paarung von Zigeunern mit erbminderrassigen Deutschen, seien insbesondere die Zigeunermischlinge überwiegend asozial und gehörten dem arbeitsscheuen Lumpenproletariat an. Sozialdiskriminierung und rassistische Diskriminierung verstärken sich so wesentlich im Zigeunerstereotyp. Gleichzeitig hatte das Zigeunerstereotyp, wie oben bereits angedeutet, schon immer deutlich romantische Elemente. Zigeuner standen für ungehemmte Freiheit und das Auf- und Davongehen. Über Musik, aber auch Tanz, Stichwort Carmen, speiste sich diese romantische Dimension bekanntlich vor allem. Was die geschlechtliche Konnotation des Antiziganismus betrifft, so wurde die Zigeunerin als Gegenbild zur züchtigen Hausfrau, Ehefrau und Mutter konstruiert, die komplementär als Ideal zum disziplinierten Lohnarbeiter in der Reproduktionssphäre gedacht wurde. Die Zigeunerin stellt man sich dabei in erster Linie als sexuell verführerisch und hexenhaft vor. Dementsprechend diente auch die angeblich versuchte Verführung von Passanten durch Zigeunerinnen und die Belästigung durch ältere Zigeunerinnen vor allem, die einem aus der Hand lesen wollten, im Nationalsozialismus unter anderem als Begründung, Zwangslager für Sinti und Roma zu errichten. Im Folgenden möchte ich jetzt ganz knapp auf einige Stationen der Geschichte des Antiziganismus in Deutschland seit dem Kaiserreich eingehen. Repräsentativ für das Kaiserreich ist die Äußerung des fürstlich-reuß-plauischen Kriminalrats Richard Liebig. Zitat: Wenn der Richter sonst allenthalben zu individualisieren hat, das heißt, das zu behandelnde Subjekt erst in seiner Eigentümlichkeit erfassen und kennenzulernen hat und danach den Gang des seines Verfahrens bestimmen muss, so darf der Eingeweihte, mit dem Wesen der Zigeuner bekannte Inquirient, bei diesen ohne Gefahr generalisieren und keinen Fehltritt zu tun besorgen. Wenn er alle mit dem gleichen Maß misst, in gleicher Weise behandelt. Denn ein echter, wahrer Zigeuner ist der Typus aller anderen. Zitat Ende. Ausländische Zigeuner sollten abgeschoben, inländische möglichst restriktiv behandelt werden. Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden systematisch Akten über Sinti und Roma angelegt. Man unterwarf Sinti und Roma diversen Einschränkungen. Zum Beispiel wurden Wandergewerbescheine verweigert und die Kinder in Erziehungsheime gebracht. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts sollten möglichst alle Sinti und Roma registriert werden, wobei Lichtbilder gemacht und Fingerabdrücke genommen wurden. 1926 trat das Gesetz zur Bekämpfung von Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen in Kraft. Danach konnte jeder Sinto oder Rom, der keiner regelmäßigen Arbeit nachging, für 2 Jahre in eine Arbeitsanstalt untergebracht werden. Im Nationalsozialismus ging die Verfolgung dann natürlich weiter. Sinti und Roma wurden nach einem Gesetz von 1933 zwangssterilisiert und für schwachsinnig bzw. sozial schwachsinnig erklärt. Auch wurden die Nürnberger Rassegesetze, die sich zunächst nicht auf Sinti und Roma bezogen, sondern auf die Juden, auf diese Bevölkerungsgruppe angewandt. Inhalt war das Verbot der Eheschließung von deutschblütigen Personen mit Zigeunern, Negern oder ihren Bastarden, so ein Runderlass von 1935. 1935 ging man ebenso dazu über, Sinti und Roma in sogenannten Zigeunerlagern zu internieren. 1938 ordnete Himmler dann die endgültige Lösung der Zigeunerfrage aus dem Wesen der Rasse heraus an, was freilich die angeblich besonders asozialen Zigeunermischlinge mit einschloss. Dabei galten noch Personen mit nur einem Sinti- bzw. Roma-Großelternteil als Zigeunermischlinge. Mit dem systematischen Mord an Sinti und Roma wurde nach dem Angriff auf Polen 1939 begonnen. Alle Sinti und Roma sollten nach Polen deportiert werden. Im November 1941 wurden ca. 5000 Sinti und Roma aus dem Burgenland, Ungarn, Rumänien sowie aus Deutschland in das Ghetto Lodz deportiert. Im Dezember 1941 wurde angeordnet, dass die Zigeuner in der Behandlung mit den Juden gleichgesetzt werden sollen, so im Baltikum und in Weißrussland. Entscheidungen wurden den Kommandeuren der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes überlassen, mit dem Ergebnis, dass zahlreiche Sinti und Roma sofort erschossen wurden. Im Juli 1944 fand die letzte Vergasung statt. Sinti und Roma wurden unter anderem auch in Holland, Belgien, Frankreich, Kroatien, Rumänien und der Slowakei ermordet. In der Nachkriegszeit wurden Sinti und Roma häufig in heruntergekommenen Notunterkünften untergebracht bzw. belassen und am Stadtrand angesiedelt. Sogenannte Zigeunerexperten wurden in die Amtsstuben mit übernommen. Ebenso wurde mit Beständen aus dem Aktenmaterial der NS-Zeit gearbeitet. Die Sondererfassung der Sinti und Roma ging weiter. In verschiedenen Städten gab es Strategiepapiere, um den Aufenthalt von Zigeunern auf jeden Fall zu verhindern. Zigeuner galten nach wie vor als arbeitsscheu und vom Wandertrieb beseelt. Zigeunerwissenschaftler wie Robert Ritter und seine Assistentin Eva Justin wurden entweder nicht weiter verfolgt oder freigesprochen und arbeiteten ungehindert weiter. Die Gutachter der Wiedergutmachungsanträge der Verfolgten des Naziregimes waren die ehemaligen Mitarbeiter der Zigeunerleitstelle und der rechtshygienischen Forschungsstelle beim Reichsgesundheitsamt. 1963 erst wurde ein Urteil des Bundesgerichtshofs von 1956 aufgehoben, wonach Sinti und Roma erst seit 1943 und nicht schon seit 1938 rassistisch verfolgt wurden. Also die rassistische Verfolgung und nicht Asozialität als Grund anerkannt wurde. 1981 wurden dann neue Richtlinien zur Abgeltung in Härtefällen für Verfolgte nicht-jüdischer Herkunft erlassen und völlig läppische Wiedergutmachungsleistungen gezahlt. Also 5000 D-Mark damals noch, Einmalzahlung oder eine ganz niedrige Rente. Dabei ist zu sagen, dass manchen Sinti und Roma die deutsche Staatsbürgerschaft nach 1945 nicht mehr zurückgegeben wurde. Diese neuen Richtlinien hingen jedoch nicht zuletzt damit zusammen, dass Ende der 70er Jahre mit Protestaktionen und Demonstrationen versucht wurde, den Massenmord und die fortgesetzte Diskriminierung der Sinti und Roma ins öffentliche Bewusstsein zu heben. Und zwar von den Sinti- und Roma-Organisationen selbst. Eine Forderung, die mittlerweile ebenso durchgesetzt werden konnte, war die Anerkennung der Sinti und Roma als ethnische Minderheit, wie die Dänen und die Friesen in Schleswig-Holstein beziehungsweise die Sorben in der Lausitz. Also es ist so, ich habe da auch so etwas irgendwie zurückgeschreckt, weil irgendwie, mein Gott, irgendwie, da findet ja wieder so eine Ethnisierung statt oder sowas, könnte man sich ja dann auch sagen, und findet da dann nicht in einem gewissen Sinne dann so eine Neurassifizierung statt mit der Ethnisierung. Aber ich glaube irgendwie, das ist so ähnlich wie bei den Juden, also mit dem Staat Israel, also wo ich das halt voll einsehe sozusagen, dass es einen israelischen Staat braucht, obwohl ich ansonsten mit dem Staat nicht viel am Hut habe, leuchtet mir das in der konkreten Situation bei Sinti und Roma ein, wenn sie eben sagen, sie wollen als ethnische Minderheiten auch anerkannt werden. Gerade vor dem Hintergrund, dass sie vorher als Asoziale behandelt worden sind. Gut. Seit 1989 hat sich die Situation der Roma gerade in den Ostblockstaaten rapide verschlechtert. Vertreibung und Pogrome sind an der Tagesordnung, was zu entsprechenden Migrationsbewegungen führt. Darüber wird in den Medien jedoch weniger berichtet als über angeblich ungerechtfertigte Asylanträge, Ladendiebstähle und bettelnde Kinder. Insgesamt kann bei staatlichen Stellen, den Medien und so weiter ein Erstarken antiziganistischer Stereotypen festgestellt werden. Sie seien kriminell, würden betteln und Kinder kriegen wie die Karnickel. Sie seien dreckig, abergläubisch, primitiv und Ähnlichem. So in den letzten Jahren hat ja dann auch wieder so diese Abschiebung von Kosovo-Roma groß von sich reden gemacht. Also wo da eine Abschiebung erfolgte, obwohl ja im Kosovo nach wie vor also so eine Verfolgung von Sinti und Roma stattfindet. Das hat man dann halt von staatlichen Stellen aus und von der, seitens der Politik halt dann einfach ignoriert und Abschiebungen gemacht. Und ich meine, es ist ja auch breit durch die Presse gegangen, was sich nicht in Rumänien, Ungarn, aber auch in Italien, Frankreich alles abgespielt hat. Und es ist ja auch zunehmend, irgendwie werden ja auch antiziganistische Stereotype wieder, finden sich wieder verstärkt irgendwie so in letzter Zeit so über diese Migrationsbewegungen von Roma aus Rumänien und Ungarn und so weiter. Das haben wir ja alles mitgekriegt. Also ich komme jetzt, Moment, muss ich erst einen Schluck machen. Also ich komme jetzt zu einem Vergleich, der sich nach dem bisher Gesagten eigentlich aufdrängt, den zwischen Antisemitismus und Antiziganismus. Allgemein kann man sagen, Zigeuner stehen, wie gezeigt, für Ungebundenheit und Arbeitsverweigerung. Schatz Wöldicke schreiben. Zitat: Der Antiziganismus bildet eine Komplementierung der antisemitischen Projektion. Während die Juden als die Exponenten und Urheber der gesellschaftlichen Modernisierung, vor allem jedoch als unverschämte Nutznießer entsprechender Emanzipationspotenziale galten, fungierten die sogenannten Zigeuner als die Repräsentanten der untergegangenen Welt der Vormoderne, als das eigene Alte der europäischen Kultur. Der Hass auf die Nichtarbeit besteht also sowohl aus dem Hass gegenüber einer möglichen Aufhebung der Arbeit auf der Basis gesellschaftlichen Fortschritts, dem Lohn der Arbeit, und aus dem Hass auf die Erinnerung an ein Leben ohne die Friktionen der Arbeitsgesellschaft. Während die Zigeuner jedoch als minderwertig betrachtet werden, sind die Juden in der antisemitischen Vorstellung vornehmlich mit Macht und Herrschaft im Kapitalismus gekoppelt. Gemeinsam ist jedoch jener Mechanismus, welcher durch die Abgrenzung und die physische Verfolgung der Nicht-Identischen eine vermeintlich psychische Entlastung ermöglicht und andererseits verdrängte Wünsche nach außen projizieren lässt. Dieser Mechanismus lässt sich als negativ gewendete Wunschvorstellung bezeichnen, negativ im Sinne eines sich auf die anderen manifestierenden Selbsthasses. Was man selbst nicht haben kann, soll auch kein anderer besitzen. Der Gedanke an Glück muss ausgetrieben werden. Soweit Schatz Wöldicke. Dabei muss hervorgehoben werden, dass es sich beim Antiziganismus im Gegensatz zum Antisemitismus um einen romantischen Rassismus, wie Wulf D. Hund sagt, handelt. Es wäre sogar zu erwägen, inwieweit nicht der Zigeuner noch viel mehr den Glücksvorstellungen der Massen, zumindest im Fordismus, entsprochen hat als der Jude. Das gefühlvolle Volkslied, der Rummelplatz, der Zirkus, das Auf- und Davongehen, die mit dem Zigeunerstereotyp in Verbindung gebracht werden, waren gewiss den Glücksempfindungen der einfachen Leute, in Anführungsstrichen, in der fordistischen Phase näher, als die als reich und mächtig imaginierten Juden, die auch für eine fremde bürgerliche Kultur standen, auch wenn sich der gemeinsame Nenner im Vorwurf des arbeitsscheuen Parasiten finden lässt. Im Gegensatz zu anderen Wilden, also Wilden in Anführungsstrichen, etwa Indianer, Südsee-Insulaner, die ebenfalls mit Natur gleichgesetzt werden, ist der Zigeuner Bestandteil der eigenen Kultur und Gesellschaft, in der man lebt. Deshalb, weil er sich im Gegensatz zum Schwarzen in Anführungsstrichen nicht versklaven lässt, wird er verfolgt, verbunden mit der immerwährenden Angst des Abgleitens in die Asozialität, an die der Zigeuner stets erinnert. Also jetzt wird es etwas theoretischer, ja, aber da kann man nichts machen. Also... Ich bin ja Theoretiker von Haus aus und sehr viel, Theoretikerin von Haus aus. Und es gibt also nicht sehr viele theoretische Bemühungen zum Thema Antiziganismus. Und da habe ich mir gedacht, da musst du jetzt was machen. Sozusagen. Also ich denke, dass das Buch von Giorgio Agamben, Homo Sacer, das in den letzten Jahren Furore gemacht hat, zum Aufschluss über die Bedeutung des Antiziganismus im Kapitalismus beitragen kann. Die Grundthese von Agamben besagt Folgendes. In der Ausnahme wird das, was draußen ist, nicht einfach mittels eines Verbots oder einer Internierung eingeschlossen, sondern indem die Gültigkeit der Ordnung aufgehoben wird, das heißt, indem zugelassen wird, dass sich die Ordnung von der Ausnahme zurückzieht, sie verlässt. Es ist nicht die Ausnahme, die sich der Regel entzieht, es ist die Regel, die, indem sie sich aufhebt, der Ausnahme stattgibt. Und die Regel setzt sich als Regel, indem sie mit der Ausnahme in Beziehung bleibt. Die besondere Kraft des Gesetzes rührt von dieser Fähigkeit her, mit einem bloßen Außen in Beziehung zu bleiben. Das Individuum wird hierbei zum bloßen Körper, zum nackten Leben degradiert. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Homo Sacer bei Agamben, der seinem Buch den Namen gab und der aus dem römischen Recht stammt. Der Homo Sacer ist ein Vogelfreier, der aus dem Recht herausfällt, aber gerade deswegen in es eingeschlossen ist und ungestraft getötet, aber nicht geopfert werden kann. Also was das jetzt genau heißt mit dem Gesetz und der Ausnahme, das denke ich, wird gerade, wenn ich das für den Antiziganismus deutlich mache, klarer. Besonders in den Konzentrationslagern des Nationalsozialismus, aber nicht nur hier, drückt sich dies aus, nach Agamben. Juden, Behinderte, Geisteskranke, lebensunwertes Leben, werden hier auf das nackte Leben reduziert, ermordet und zu medizinischen Versuchszwecken missbraucht. Jedoch sieht Agamben gerade heute den Ausnahmezustand in einem krisenhaften Verfallsprozess hervortreten, so etwa in der Zersetzung staatlicher Organisationen im Ostblock, in den Einrichtungen von Lagern und illegitimen Übergriffen, zum Beispiel wie in den Massenvergewaltigungen in diesem ex-jugoslawischen Raum in den 90er Jahren, die seiner Meinung nach gerade die Voraussetzung des Rechts sind und in denen sieht er also so einen Menetekel für die ganze Welt. Also potenziell sind wir nach Agamben somit alle homines sacri. Zur Erfassung der Bedeutung des Antiziganismus im Kapitalismus ist für mich weiterhin die Reinterpretation der Thesen von Agamben durch Robert Kurz entscheidend. Deswegen mache ich hier also nochmal eine Schleife. Kurz bringt die Thesen von Agamben mit der Konstitution von Politik und Ökonomie, von abstrakter Arbeit und Staatsmaschine zusammen, wobei die leere Form der betriebswirtschaftlichen Logik im Mittelpunkt steht. Zitat: Es ging in der Geschichte des Kapitalismus darum, den gesamten gesellschaftlichen Reproduktionsprozess in einen einzigen Geldbeschaffungsprozess oder Geldvermehrungsprozess und die Menschen in abstrakte Arbeits- und Leistungsmaschinen, diesen ihnen zunächst aufgeherrschten Gesetzen zu verwandeln. Die weißen Unterworfenen des permanenten Ausnahmezustands konnten sich im Prozess der äußeren Kolonialisierung als Subherrenmenschen den farbigen Unterworfenen gegenüber gerieren, wobei letztere eigentlich noch nie so richtig aus dem ursprünglichen konstitutiven Zustand der totalen Reduktion auf nacktes Leben heraustreten konnten. Der soziale Raum der ausschließenden Einschließung, der Reduktion auf das nackte Leben, war von Anfang an ein Raum des Zwanges. Das Lager hatte in der Frühmoderne noch den Namen des Hauses. Das Armenhaus, Arbeitshaus, Zuchthaus, Irrenhaus, Sklavenhaus. Die Häuser des Schreckens, in denen exemplarisch für die Gesamtgesellschaft die Einübung in die fremdbestimmte abstrakte Arbeit stattfand, ein in den Lagern der späteren Modernisierungs- und Krisendiktaturen verschärfter Vorgang. Dieser ursprüngliche Ausnahmezustand ist zum modernen Normalzustand geworden, der aller Rechtsstaatlichkeit zugrunde liegt. Die Weltkrise der dritten industriellen Revolution heute unterscheidet sich von früheren Krisen nun dadurch, dass sich jetzt auch die Souveränität zu verflüssigen beginnt, weil der Raum der einschließenden Ausschließung sich auflöst. Die Souveränität, soweit sie noch weiter existiert, reagiert darauf reflexhaft mit den gewohnten Krisenmaßnahmen, obwohl diese ins Leere laufen. Zwangsarbeit, Billiglohn, das Lager, Menschenverwaltung und Ähnliches werden nun für die Überflüssigen in der Krise der Arbeitsgesellschaft auf einem neuen Verfallsniveau aktiviert. Im Gegensatz zu Agamben geht Kurz jedoch nicht einfach davon aus, dass wir alle potenziell homines sacri sind, sondern er nimmt Unterscheidungen vor. Von Anfang an, schreibt er, gab es alle möglichen Überflüssigen, alte, Behinderte, Bettler, Dauerarbeitslose und so weiter einerseits, die Juden als Macht und Fremdartigkeit, auf die das ungeheure Entfremdungspotenzial der modernen Fetischgesellschaft projiziert wurde, andererseits. Und auch heute noch, in der Zerfallsepoche des Kapitalismus, vollzieht sich die einschließende Ausschließung im polaren Muster von Rassismus und Antisemitismus. Auffallend ist nun, dass sowohl bei Agamben als auch bei Kurz die Zigeuner im Homo-Sacer-Kontext fehlen, die doch gleichermaßen wie die Juden in Auschwitz umgebracht wurden. Neben den Juden waren die Zigeuner die Bevölkerungsgruppe, die nicht nur als fremdrassig galt, sondern im Gegensatz zu den Juden in der Geschichte der Modernisierung tatsächlich mehrmals für vogelfrei erklärt wurden. Wie wir gesehen haben, erklärt sich die Verfolgung der Zigeuner zum einen aus dem neuzeitlichen Disziplinierungsprozess und dem Aufkommen der protestantischen Ethik, zum anderen aus Fremdenfeindlichkeit, von der Vaganten und Bettler, also sogenannte Einheimische, verschont blieben. In diesem Zusammenhang gilt es, meine bisherigen Ausführungen noch dahingehend zu ergänzen, dass Zigeuner in der frühen Moderne nachgesagt wurde, dass sie ob ihrer dunklen Hautfarbe mit dem Teufel im Bunde seien und sie magische Fähigkeiten hätten. Einen religiösen Antiziganismus gab es so schon vor dem Rassenantiziganismus. Und Zigeunerlager gab es schon in der Weimarer Republik. Aufgrund einer pauschalen Kriminalitätszuschreibung wurden sie überdies einer Sondererfassung zugeführt, Fingerabdrücke genommen, Lichtbilder angefertigt, Akten angelegt und so weiter, wie ich schon gesagt habe. Dazu wollte ich noch mal ein Zitat von Robert Kurz bringen. Zitat, ja. Was den eigentlichen Ausnahmezustand kennzeichnet, wie er vor der Moderne kaum je in Erscheinung trat, ist eine spezifische Erscheinungsform der Abnormalität, in Anführungsstrichen, die von einer spezifischen Art der Internierung großer oder wenigstens exemplarischer Bevölkerungsanteile begleitet wird. Daher auch der Begriff des Lagers. Es handelt sich dabei nicht um herkömmliche Gefängnisse im Rahmen von Strafrechtsverhältnissen, sondern um vor oder jenseits aller Rechtsverhältnisse liegende Erfassungen. Die Erfassung geht hier über den Zugriff vermittelnder Instanzen hinaus. Sie wird unmittelbar. Zitat Ende. Über Sinti und Roma wurde in der Moderne eigentlich ein permanenter Ausnahmezustand verhängt. Sie wurden im Nationalsozialismus im KZ vernichtet und von Polizei bzw. Militärbataillonen zum Teil ohne Rechtsangabe von oben umgebracht. Nach 1945 wurden ihnen zum Teil ihre deutschen Pässe nicht zurückgegeben und eine adäquate Wiedergutmachung verweigert. Als Opfer einer Massenvernichtung im Nationalsozialismus blieben die Sinti und Roma bis heute häufig unbeachtet. Die Sonderbehandlung und Sondererfassung setzte sich auch nach 1945 teilweise bis heute fort. Also man muss sagen, also inzwischen gibt es ja auch irgendwo so ein Sinti- und Roma-Denkmal. So, ja, also das hat sich schon etwas gebessert, aber man hat doch irgendwie den Eindruck, dass das doch auch ein bisschen so alibimäßige Züge trägt. Und irgendwo eigentlich macht man das halt, aber der Antiziganismus, der besteht ja trotzdem weiter. Obwohl also die Zigeuner homines sacri par excellence sind, wie ihre Verfolgungsgeschichte beweist, werden sie in aller Regel selbst noch in kritischen Darstellungen des Rassismus vergessen. Und gerade in diesem Vergessenwerden drückt sich der Umstand aus, dass der Zigeuner sozusagen den Homo sacer des Homo sacers darstellt. Der Antiziganismus ist gewissermaßen der Paria unter den Rassismustypen. Der Zigeuner ist in der rassistisch-asozialen Konstruktion gewissermaßen der allerletzte, der Abschaum der Menschheit, wie der Zigeunerexperte der Aufklärung Grellmann erklärt, der noch unter den Überflüssigen überflüssig ist. Er stellt somit das abschreckende Beispiel schlechthin für den Normalen dar. Er zeigt ihm, wohin er kommt, wenn er nicht funktioniert und pariert, sondern sich wie die Zigeuner verhält. Auch in der Linken wurden Zigeuner traditionell dem Lumpenproletariat zugeordnet. So sieht Marx im 18. Primär das Lumpenproletariat als Auswurf, also ist jetzt ein Zitat, als Auswurf, Abfall, Abhub aller Klassen, wobei er zum Lumpenproletariat zählt, neben zerrütteten Ruh, also Wüstlingen heißt es zu Deutsch, mit zweideutigen Subsistenzmitteln, neben verkommenen und abenteuerlichen Ablegern der Bourgeoisie, Vagabunden, entlassene Soldaten, entlassene Zuchthaussträflinge, entlaufene Galeerensklaven, Gauner, Gaukler, Lazzaroni, ich glaube, das heißt Räuber, Taschendiebe, Taschenspieler, Spieler, Makaro, das heißt Zuhälter, Bordellhalter, Lastenträger, Literaten, Orgendreher, Lumpensammler, Scherenschleifer, Kesselflicker, Bettler, kurz die ganze unbestimmte, aufgelöste, hin- und hergeworfene Masse, die die Franzosen La Bohème nennen. Zitat Ende. Es ist ganz offensichtlich, dass die Zigeuner hiermit gemeint sind. Spieler, Lumpensammler, Kesselflicker und ähnliches waren typische Zigeunerberufe. Und freilich gehören Betteln, Stehlen und Zigeuner sein, also im Zigeunerstereotyp schon immer zusammen. Dementsprechend wurden die Zigeuner auch in den realsozialistischen Staaten verfolgt, sofern sie vom sozialistischen Lebensstil abwichen. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass es sich beim Antiziganismus um einen romantischen Rassismus handelt. Zugespitzt könnte man geradezu sagen, das ist ja das Schöne am Zigeuner. Er ist frei, er will es freiwillig so haben. Er ist gewissermaßen ein Homo Sacer, ein Verbannter, ein Gesetzloser aus Leidenschaft. So stellt es sich nicht nur für den direkten Antiziganisten dar, sondern auch für die Romantiker. Und so gab es tatsächlich eine Idealisierung der Zigeuner in der Alternativbewegung des Westens in den 70er und 80er Jahren. Hierzu wenigstens zwei Belege. Zitat: Das Verhalten der Zigeuner ist zutiefst sozial. Nicht ist es nach innen in Richtung der eigenen Zippe gerichtet und erhebt Moment, das Verhalten der Zigeuner ist zutiefst sozial. Nur ist es nach innen in Richtung der eigenen Sippe gerichtet und erhebt nicht den Anspruch, auch für die Außenwelt der Nicht-Zigeuner zu gelten. Niemand ist stärker organisch verwurzelt als sie, freilich in ihrer Gesellschaft. Sie haben ihre eigenen ungeschriebenen Gesetze und Sanktionen, selten dringen ihre internen Konflikte nach außen. So gut wie nie bemüht ein Zigeuner gegen einen anderen ein Gericht. Zitat Ende. Und Reimer Gronemeyer schreibt, Zitat, also er nimmt dabei also die Kontrolle und Erfassung durch den Staat zum Angriffspunkt. Also er schreibt, die Regulierung und Disziplinierung der Zigeuner seit ihrem Auftreten in Europa hat auch und vor allem ihren Erwerbsformen gegolten, die eher am Rande der Macht angesiedelt sind, in der Schattenökonomie. Regierungen ist die Schattenökonomie ein Dorn im Auge. Sie möchten eben kontrollieren, ordnen und steuern. Es ist der erstaunlichen Fähigkeit zigeunerischer Kultur zu danken, dass sie in ökonomischen Nischen hat überdauern können. Im Zeitraffer, als der Pferdemarkt nicht mehr einträglich war, sattelten manche Händler auf den Gebrauchtwarenmarkt um. Zitat Ende. Sören Niemann kritisiert nun an derartigen Einschätzungen Folgendes. Der angebliche Widerstand der Zigeuner wird zum Vehikel der Zivilisationskritik. Denn die Zigeuner hätten sich den Zwängen der Mehrheitsgesellschaft entzogen. Gesellschaft werde so durch das Medium einer romantischen Darstellung der zigeunerischen Lebensweise zu formulieren versucht. Die angebliche Scheu vor anstrengender Arbeit, der Hang zum Nichtstun, verwandelt sich in die von heutigen Zwängen freiere Schattenökonomie. Was früher als Nichtarbeit gekennzeichnet wurde, erhält die Patina einer Alternative zu der herrschenden Wirtschaftsweise. und er fasst zusammen. Der Zigeuner wird als Antipode zu Begrifflichkeiten wie Disziplin, fremdbestimmte Arbeit, Untertanentum, Erfassung, Ordnung und Formierung entworfen. Er bildet somit das Gegenstück zum modernen Fabrikarbeiter und Angestellten, dem Durchschnittsbürger. Das nicht industriös strukturierte soziale und wirtschaftliche Leben gilt durch Organisationsformen wie Stamm und Familie geprägt. Zitat Ende. Hier haben wir nun also gewissermaßen die positive Umkehrung der Homo Sacer-Rolle und Existenz in der romantisierenden Sicht vor uns. Nun denn, wir leben in der Postmoderne, traditionelle Lebensformen und Identitäten erodieren und irgendwie müssen wir alle hyperflexibel sein. Da kann es doch auch um die Zigeuner nicht so schlecht bestellt sein. So könnte es dem oberflächlichen Blick erscheinen. In der Roma-Zeitschrift Jekyll heißt es, Zitat, die Konstruktion einer Kollektivität, die meist mit ethnologischen Kategorien erfolgt, Sippe, Stamm, Boss, Volk, blendet den Differenzierungsprozess aus, der heute bei den Roma ebenso schnell abläuft wie bei anderen Minderheiten, vor allem zwischen Jungen und Alten, Männern und Frauen, Kleinfamilie und Verwandtschaft. So räumt denn auch der oben kritisierte Reimer Gronemeyer ein, dass man unter sogenannten Zigeunern mittlerweile, also dass man sogenannte Zigeuner mittlerweile also in allen, nahezu allen Berufen findet. Es gibt Psychoanalytiker, Maler, Schriftsteller, Fabrikarbeiter, Dachdecker, Friseusen, Erzieherinnen und es gibt reiche und arme Zigeuner. Ist in postkolonialen und antirassistischen Diskursen seit den 90er Jahren jedoch viel von hybriden Identitäten die Rede, das heißt von Dazwischenidentitäten von Migranten, von Angehörigen von ethnischen Minderheiten, die sich zwischen Minderheits- und Mehrheitskultur bewegen. So findet man derartiges im Diskurs um Sinti und Roma kaum. Die Problematik will ich an einigen plastischen Beispielen aufzeigen. Zitat. Zigeuner sein heißt, die eigene Identität im Umgang mit Nicht-Zigeunern zu verleugnen zu müssen, sogar die Sprache zu verbergen. Bitter erfahren mussten das vor allem jene Zigeuner, die sich in der jüngeren Vergangenheit aus ihrem Familienverband und den überkommenen Wanderberufen gelöst haben bzw. lösen mussten. Der Blankstädter Romani Rose zum Beispiel, der vor Jahren ein Orientgeschäft eröffnet hat und damals vorsichtig genug war, seine ersten Kunden nicht darüber aufzuklären, dass er Zigeuner ist, sagt, die hätten aufgrund ihrer Vorurteile doch sofort geglaubt, dass ich sie betrüge. Und er berichtet von seiner Vermieterin, die ihn jahrelang für einen Italiener gehalten habe, oder seinem Sohn, der seinen Klassenkameraden nicht erzählen sollte, dass er ein Sinti ist. Glauben Sie, der würde noch zu einem Kindergeburtstag eingeladen? In einem neueren Interview äußert sich Rose über die nach wie vor existierenden Zigeunerstereotypen. Er sagt, das Problem wird deutlich, wenn ich aus meiner Erfahrung mit Journalisten bemerke, dass viele von ihnen einen Sinto, der in einem Großbetrieb leitender Angestellter ist, gar nicht kennenlernen wollen. Das passt nicht in ihr Bild. Und die Sintessa Maria Winter berichtet, suchen Sie mal eine Wohnung als Zigeuner. Das ist schlimmer wie für einen Schwarzen. Da gucken Sie in die Zeitung, ja, Anzeige, Wohnung frei. Sie gehen hin, alles klar mit dem Vermieter. Er denkt, Sie kommen aus Italien oder Spanien, wegen der Haut und den Haaren. Dann sagt er, Sie sprechen aber gut Deutsch. Dann sagen Sie, wieso, ich bin doch Deutscher. Dann sagt er, ach ja, ich dachte nur, weil Sie so eine dunkle Haut haben. Dann sagen Sie, so eine Haut haben wir alle, wir sind Zigeuner. Und dann ist die Wohnung weg. Also das Individuum wird unter einem Schuttberg von Stereotypen begraben, wenn es zugibt, zur Gruppe der Sinti und Roma bzw. Roma zu gehören, eben weil der Zigeuner der Homo sacer per excellence ist. Mag schon für jüdische Kontexte gelten, sag niemand, dass du jüdisch bist, so gilt dies in Bezug auf eine zigeunerische Herkunft erst recht. Sinti und Roma sind die in Deutschland wie in den meisten anderen europäischen Ländern die am stärksten verachtete Minderheit. Laut einer EMNIT-Umfrage aus dem Jahre 1994 wollen 68% der befragten Deutschen keinen Zigeuner als Nachbarn haben. Jüdische Nachbarn wollen 22% und Afrikaner 37% nicht als Nachbarn akzeptieren. Also da gab es jetzt schon neuere Untersuchungen wieder, die haben das in etwa bestätigt. Also vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt nicht genau, irgendwann in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre. Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks kann sogar von einer neuen Qualität des Antiziganismus gesprochen werden. Auch bringen es Bürgerkriege und Weltordnungskriege mit sich, dass nicht zuletzt Sinti und Roma in Ethnokonflikten zerrieben werden. So schreibt Romani Rose 2003. Zitat: Fast 60 Jahre nach den nationalsozialistischen Menschheitsverbrechen werden Sinti und Roma jedoch in vielen europäischen Ländern noch immer zu Opfern von Diskriminierung und rassistischer Gewalt. Eine besondere Tragödie spielte sich als Folge des jugoslawischen Bürgerkriegs im Kosovo ab, wo Roma jahrelang einem brutalen Terror von Seiten albanischer Nationalisten ausgesetzt waren, der vom Verbrennen ihrer Häuser bis zu Folter, Vergewaltigung und Mord reichte. Bis heute kommt es zu gewaltsamen Übergriffen. Zehntausende Roma wurden aus ihrer Heimat vertrieben, ohne dass die internationale Staatengemeinschaft dem wirksam Einhalt geboten hätte. Ungeachtet dieser schrecklichen Vorgänge gibt es bei den politisch Verantwortlichen in den Ländern Ost- und Südeuropas immer noch kein ausreichendes Bewusstsein für die Gefahr des Antiziganismus. Viele Angehörige unserer Minderheit müssen als Folge ihrer Ausgrenzung in Ghettos leben. Sie sind rassistisch motivierten Angriffen bis hin zu Pogromen schutzlos ausgeliefert. Nicht selten geht die Diskriminierung der Sinti und Roma von den staatlichen Institutionen, etwa der Polizei und Justiz, aus. Also wie sich das verhält, habe ich ja schon vorhin skizziert, also was die Entwicklung seit 2003 bis 2013 angeht. Also diese Zunahme des Antiziganismus, diese massive in allen möglichen europäischen Ländern. Somit kann gesagt werden, dass identitäre Brechungen im Gegensatz zu anderen Minderheiten bei Sinti und Roma, sieht man von einigen prominenten Musikern, bekannten Vertretern in Lobbyorganisationen und Ähnlichem einmal ab, kaum zugelassen sind. Vielleicht, weil der Zigeuner im Ganzen gesehen tatsächlich nicht gerade zu den gut situierten Gruppen gehört, sondern Zigeuner für Asozialität stehen, vor der man gerade heute wieder große Angst hat. Heute ist in gewisser Weise jede und jeder, selbst und gerade in den berühmten Mittelschichten, vom Absturz bedroht. Robert Kurz spricht heute vom geronnenen Ausnahmezustand, ohne dabei freilich auf den Antiziganismus Bezug zu nehmen. Er schreibt, Zitat: Am Ausgang der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft zeigen sich dieselben Ein- und Ausschlussprozesse wie an ihrem Eingang, nur in umgekehrter Richtung. Die frühmoderne Souveränität erfand neue Formen der Delinquenz und verfrachtete die Delinquenten massenhaft in ihre Schreckenshäuser, um die abstrakte Arbeit zu materialisieren. Nunmehr erfindet die postmoderne Souveränität in ihrem Absterben ebenfalls neue Formen der Delinquenz und der Bestrafungsindustrie, aber jetzt für die Massen der Überflüssigen, in deren Existenz sich die abstrakte Arbeit dematerialisiert. Die Souveränität erhält die Aufgabe der einschließenden Ausschließung von der Betriebswirtschaft nur zurück, um sie in einem schwarzen Loch verschwinden zu lassen. Die Projekte von staatlich induziertem Billiglohn und kommunaler Zwangsarbeit sind zum Scheitern verurteilt, weil sie keine eigenständige Akkumulationsbasis konstituieren können, sondern nur ein Zwischenstadium für neue Paria-Schichten darstellen. Soweit Robert Kurz. Eine gewisse Verallgemeinerung des Zigeunerstereotyps zeigt sich nicht bloß in der Denunziation von Hartz-IV-Empfängern und in einer Allround-Überwachung, angeblich zum Schutz von Terroristen, inklusive physiometrischen Ausweisen und digitalen Fingerabdrücken zwecks schneller Identifikation. Ja, also ich meine, mit diesem NSA-Skandal ist ja da auch, sind ja da auch Bezüge enthalten, sozusagen, was diese Allround-Überwachung angeht. Es scheint ja schlimmer zu sein, als man sich das überhaupt hat vorstellen können. Potenziell kann sich heute jeder als Bettler oder Vagabund letztlich im Elendsviertel wiederfinden und das allerletzte sein. Es kommt zu einer Zwangsbohemisierung, wie Dietrich Dietrichsen sagt, aber mit der Verpflichtung zur Zwangsarbeit. Im Kontext der neuen Massenmigration sind Flüchtlinge, die Stütze brauchen, per se schon in der klassischen Zigeunerposition. Auch das Problem der Papierlosigkeit ist in der antiziganistischen Politik vorweggenommen. Die Methode der Ausgrenzung der Roma in die papierlose Illegalität scheint ein zentrales Strukturmerkmal des Antiziganismus zu sein, konstatiert Gernot Haupt. Abschiebungen von Zigeunern sind in der Geschichte gang und gäbe. Dabei ist daran zu erinnern, dass es eine ziemlich neue Erscheinung ist, wenn Zentraleuropa und der Westen, und zwar infolge der eigenen Kolonialisierungsgeschichte, von Aliens, in Anführungsstrichen Aliens, heimgesucht werden. Vorher hatten diesen Part neben den Ostjuden, die assimilierten Juden galten geradezu als überzivilisierte Übermenschen. Also neben den Ostjuden hatten primär die Zigeuner diesen Part. So wie von einem strukturellen Antisemitismus gesprochen werden kann, der sich zentral im Angriff auf die Finanzmärkte und der Imagination einer Weltverschwörung zeigt, auch wenn von Juden noch gar nicht die Rede ist, so wäre auch von einem strukturellen Antiziganismus zu reden, wenn in der Angst vor dem eigenen Absturz, der Deklassierung, dem Abgleiten in die Asozialität und Kriminalität das antiziganistische Stereotyp implizit wirkt, auch wenn von den Zigeunern noch gar nicht die Rede ist. Das Changieren zwischen sozialer Diskriminierung und rassistischer Ausgrenzung macht das Zigeunerstereotyp hierzu besonders geeignet. Das zeigt sich, wie erwähnt, in neueren Umfrageergebnissen. Danach wollen 68% der Deutschen keine Zigeuner als Nachbarn haben. Ungefähr die gleiche Prozentsatz zeigt Aversionen gegen Alkoholiker, Drogenabhängige und interessanterweise Linksradikale. Wobei man hier natürlich nicht, wobei wahrscheinlich hier nicht der biedere DKBler gemeint ist, sondern eher so der anarchistische Chaot oder so, denke ich mir. Solche Befunde deuten darauf hin, dass in der Angst vor dem Asozialen, der eigenen potenziellen Asozialität, in der Angst herauszufallen und es nicht mehr packen zu können, im Rahmen einer anständigen bürgerlichen Subjektivität so etwas wie ein struktureller Antiziganismus am Werke ist. Dieser ist allerdings schwer als solcher zu erkennen, weil bezeichnenderweise Antiziganismus zumindest bis vor kurzem allenfalls marginal problematisiert wurde, und zwar denke ich, um es nochmal zu sagen, weil eben hier das moderne Subjekt sich mit seiner Homo-Sarka-Angst im Spiegel anschaut und deswegen von vornherein wegschaut, also was den tatsächlichen Antiziganismus angeht und seine Strukturen. Andererseits weiß dieses Subjekt jedoch schon immer, dass der Zigeuner schlecht ist und gibt diesem Wissen in Befragungen auch ungeniert Ausdruck. Also es ist nicht davon man kann heute nicht davon ausgehen, dass jeder, also so Hartz-IV-Empfänger oder sowas, also ein Homo Sarka ist, also im Sinne irgendwo so dieses Antiziganismus, sondern es ist so, dass dieser Hartz-IV-Empfänger ja auch nicht massakriert und umgebracht wird und Pogrome stattfinden auf ihn, wie das eben in Sinti- und Zigeuner-Pogromen der Fall ist, wo da ja eben auch noch diese rassistische Komponente spezifisch vermittelt noch mit dieser Asozialitätsannahme, also zum Ausdruck kommt. Also was diesen strukturellen Antiziganismus angeht, möchte ich dann auch Robert Leicht von der Zeit noch zu Wort kommen lassen. Und zwar schreibt er im Kontext von Hartz IV, dass Künstler Avantgardisten des Mangels sind und wir also Künstler irgendwie so von ihnen viel lernen könnten. Wir wissen alle zu wenig vom Leben der Künstler. Wir sollten alle genauer hinschauen. Künstler sind Avantgarde im Umgang mit Knappheit und Unsicherheit. Wir werden von ihnen lernen müssen. Wobei das halt so ist mit dem Künstler und Bohem, da hat es ja Künstler, Bohem und Zigeuner, da gibt es ja Berührungspunkte. Also im Französischen heißt Bohem sowohl Künstler als auch Zigeuner. Und es wird dann auch oft so, also das flackert eben und das changiert so in der Bedeutung. Ja. Also auf der anderen Seite gibt es heute auch in der linken Szene wieder Orientierungen und Bestrebungen, die an das gängige Zigeuner-Stereotyp andocken könnten. Wobei auch hier der Zigeuner nicht ausdrücklich erwähnt sein muss. Slogans wie Aneignung, eine gewisse Bauwagenszene, die Entdeckung der Faulheit, eine oberflächliche Arbeitskritik und Ähnliches sprechen dafür. Es wäre nicht sonderlich verwunderlich, wenn da die alte Zigeunerromantik wieder zu neuen Ehren käme und die Zigeuner als eigentlich schon immer Widerständige entdeckt würden. Das Zigeunerbild könnte sich so als esoterischer Leitfaden für das entwurzelte Individuum erweisen, Wahrhaftigkeit und Zuneigung in einer Welt zu erfahren, die ihm durch Handel, Vertrag, Kontrolle entfremdet ist, wie niemand auch gegen eine neue, alternative Zigeunerforschung polemisiert. Dagegen muss eine adäquate Arbeitskritik, die mit Vermittlungen rechnet, den Antiziganismus als spezifische Variante des Rassismus herausstellen und ihn als zentrale Form der Barbarei der zivilisierten Moderne sichtbar machen. Sie muss aufzeigen, welche Gemeinheiten Sinti und Roma angetan werden und wurden, und zwar jenseits aller Romantisierungen, die schon immer die andere Seite der Eliminierungswut im Hinblick auf die Zigeuner sind, anstatt sie noch im Interesse der Dominanzkultur zu instrumentalisieren. Ganz abgesehen davon, dass eine derartige Arbeitskritik den realen Sinti und Roma einen Bärendienst erweisen würde, weil sie entsprechende Stereotypen affirmiert. Das Wohnen in Bauwagen und ähnliche Phänomene, die aufgrund massiver Verelendungstendenzen wohl noch zunehmen werden, sind nollens wollens Bestandteile einer Überlebensstrategie in der Krise. Sie sind kein Licht am Ende des Tunnels auf dem Weg in eine andere Gesellschaft, die nur über komplexe Vermittlungen zu haben sein wird. Nur im Rahmen einer solch weitergefassten Perspektive kann auch das Zigeunerstereotyp sein Ende finden, indem der Zigeuner einfach sein kann, aber nicht so sein muss. Vorher muss er jedoch als geheimes und vergessenes Homo-Saker-Fundament der Moderne überhaupt erst einmal sichtbar gemacht werden. Also nachdem ich das alles geschrieben hatte, habe ich mir gedacht, naja, also so toll wird jetzt das mit der Romantisierung jetzt auch nicht mehr sein, denn da wurde ja auch schon viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, nicht zuletzt von dem Zentralrat der Sinti und Roma in Deutschland selber gegen so Stereotypen. Und nun musste ich also vor einigen Jahren, vor 3, 4 Jahren war das, also in so einer Zeitschrift für Selbstorganisation Kontraste heißt die, Folgendes lesen. Und das ist jetzt der Schluss von meinem Referat. Glücksökonomen werden oft dort aktiv, wo die Mehrheitsbevölkerung passiv bleibt. Als würde Kairos, der Gott des günstigen Zeitpunkts, ihnen zuflüstern. Hört zu, die besten Gelegenheiten sind die Jobs, die die anderen nicht wollen. Ausrufezeichen. Arbeit in diesem Sinne ist eine Chance, die man ergreifen kann wie Kairos-Zopf. Gleichzeitig erscheint sie als Notwendigkeit und nicht als Lebenszweck. Kurz gesagt, arbeiten um zu leben, nicht leben um zu arbeiten. Womit sich auch erklären ließe, weshalb die Gypsies gegenüber dem englischen Ziganologen Stuart während der 15 Monate, die er bei ihnen forschte, kein Wort über Arbeit verloren. Denn wenn sie zu Hause waren, redeten sie schlicht nicht über Arbeit. Verlassen Glücksökonomen das Haus, wird Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes gefunden. Das bedeutet auch, wenn es keine gibt, wird eine erfunden. Frei nach dem Motto, jeder ist seines Glückes Schmied. Ausgerechnet die Menschen, die fast überall auf der Welt von der Mehrheitsgesellschaft als rückständig und traditionell betrachtet werden, haben die Glückswerte der postmodernen Gesellschaft schon seit Jahrhunderten in ihre durchaus profitorientierte Wirtschaftsweise integriert. Mobilität, Flexibilität und Selbstständigkeit. Es sieht so aus, als könnten wir noch eine Menge von Glücksrittern und Roma-Zigeunerkulturen lernen. Zum Beispiel, dass Geld manchmal entgegen Easterlins Theorie, weiß nicht, was das ist, doch glücklich machen kann. Und wie wir Kairos besser am Schopfe packen können oder zumindest eine Glückssträhne erwischen. So, bin ich fertig. Jetzt hätte ich ganz gerne Pause. Wir können jetzt dann weitermachen mit Fragen und Diskussionsbemerkungen. Bitte um Meldungen. Niemand, dann gehen wir heim. Ja, wir müssen immer ein bisschen warten, da kommt noch was. Sonst stelle ich mal, wenn sich das gehört, die Frage. Mir war jetzt aufgefallen, weil ich hatte jetzt deinen alten Text so ein bisschen noch im Kopf und jetzt den Vortrag. Du hast dort stärker als jetzt hier, da kam ja nur einmal das Stichwort Carmen, ja. Die Rolle der Zigeunerin in dieser Wahrnehmung der Normalgesellschaft sozusagen stärker betont. Das hat jetzt in deinem Vortrag eigentlich keine Rolle gespielt. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen. Die Kurve zur Wertabspaltungskritik. Ach, Klaus-Peter. Wollte ich jetzt nicht so. Ja, nee, das ist schon. Also ich meine, es ist halt so, dass halt so die Zigeunerin irgendwie so als Gegenbild irgendwo zu dieser zu dieser braven bürgerlichen Ehefrau und Hausfrau konstruiert wird. Das habe ich ja auch gesagt. Also die ist dann halt irgendwie verführerisch, irgendwie liederlich, nuttig, hexenhaft. Also so die Attribute werden ja da normalerweise so gehandelt oder sind gemeint. Und das sind dann halt irgendwo so Sachen, wo natürlich irgendwie auch so der normale Mann sozusagen sich dann natürlich irgendwie auch, was er sich sonst verkneifen muss, also da halt irgendwo so reinprojizieren muss. Also irgendwo kommt natürlich auch, gerade was das Hexenhafte dann auch angeht, so diese Verdrängung von Sexualität überhaupt so in dieser bürgerlichen Sphäre zum Ausdruck irgendwie, die dann sozusagen auch ausgelagert werden muss. Und da müssen dann irgendwelche, ja, Randgruppen wie jetzt die Zigeunerinnen müssen dann halt dafür herhalten, um das dann, diese Projektion halt, weil man sich das ja selber nicht zugestehen kann, also nach außen zu verlagern sozusagen. Und die Sache ist aber die so, wenn man sich das nämlich realita anguckt, also so diese Sitten und Gebräuche, also um jetzt einmal ins Ethnische zu gehen, da ist nicht viel mit Carmen und mit verführerischer Zigeunerin oder so, sondern das ist innerhalb von Sintis oder so, ist das ganz anders konstruiert. Die gehen dann halt auch arbeiten oder so. Und also Carmen ist da halt nicht, ne? Also auch was so Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen angeht, geht es halt irgendwie ziemlich weit auseinander. Und es ist so, was man vielleicht auch einmal rausarbeiten müsste, vielleicht, ich habe mich jetzt da schon seit einigen Jahren nicht mehr so ganz intensiv damit beschäftigt, das ist natürlich dieser Zusammenhang auch Hexenverfolgung und Antiziganismus. Weil es ist halt schon so, dass vieles, was im Hexenhammer zum Beispiel steht, wie Frauen da bestimmt wurden, also dass sie halt irgendwie sexuell aktiv, irgendwie geringes Über-Ich wird, könnte man mit Freud sagen, irgendwie den Mann irgendwie dauernd irgendwo sozusagen an seinem Penis packen oder sowas. Also diese ganzen Zuschreibungen, die finden sich halt extrem und rassifiziert dann halt in der Zigeunerin, also in dem Stereotyp von der Zigeunerin. Und da müssten halt mal irgendwelche historischen Untersuchungen überhaupt gemacht werden. Das Problem ist halt bloß, was dieses ganze Thema angeht, da sprießen natürlich die Forschungsgelder nicht gerade üppig, zum einen. Zum anderen ist es auch so, dass sich mit Zigeuner oder Antiziganismus oder Sinti und Roma zu beschäftigen, das machen dann auch meistens bloß so Ausnahmewissenschaftler oder Ausnahmetheoretiker, weil das selber schon so in den Ruch, das kommt irgendwo so nach dem Motto, ist von vornherein schon irgendwie ein unanständiger Gegenstand. Ne? Ja, und von daher weiß man da halt jetzt einfach nicht viel. Und das finde ich halt da schon ziemlich wichtig. Ich meine, es ist halt auch so was, man kann das natürlich auch so unter dem Gesichtspunkt sehen, so Entstehung territorialstaatlicher Verhältnisse, wie ich das referiert habe, bei dem also vom Hund, da hat sich ja dann zur gleichen Zeit auch so dieses Frauenbild, dieses bürgerliche Frauenbild überhaupt erst herausgebildet, also so in dieser berühmten dualistischen Geschlechterordnung, also so was Mann und Frau sein angeht, und das müsste man einfach auch einmal gesondert noch einmal genauer untersuchen, also so diesen ganzen Zusammenhang. Also was ich prinzipiell nochmal sagen wollte, irgendwo so zu dem Referat, das ist, ich habe das jetzt natürlich schon oft gehalten, dieses Referat, und dadurch irgendwie kommt da so eine gewisse Routine rein, das ist nicht zu verleugnen. Auf der anderen Seite ist es aber schon so, wenn du dich so mit dem Thema beschäftigst, und ich meine, ich habe da einfach am Anfang ziemlich wenig Ahnung gehabt und ich musste mir das ja dann so Geschichte des Antiziganismus oder Sinti und Roma, ich musste mir das alles ja von der Pike auf aneignen dann. Ne? Also da macht einem das dann schon was schon was aus. Ne? Und irgendwo, ich meine, da kann man dann nachts schon auch mal nicht sogar ganz gut schlafen, weil das einfach irgendwie so ein Ausmaß an Menschenverachtung ist, das darüber kommt. Ne? Also das ist schon Wahnsinn. Ich denke, das ist trotzdem auch bei meinem Referat schon noch mal so rübergekommen. Ja. Ja? Nochmal zu sprechen gekommen auf diesen territorialstaatlichen Vorgang, den ich geschrieben habe. Es ist ja so, es gibt innerhalb von Europa eine Freizügigkeit des Arbeitsplatzes. Ne? Und, heute. Heute, ja, genau. Also es ist alles auf heute bezogen, was ich jetzt sagen möchte. Und ich möchte dazu mal eine Frage in den Raum stellen, und zwar ein Phänomen dieser Entgrenzung, die ja auch immer wieder bei Robert Kurz beschrieben wird, ist meiner Ansicht nach, es wurde ein Gesetz gemacht für die Erweiterung dieser Freizügigkeit, unter anderem auf Rumänien. Ich bin mir nicht sicher, ob es schon gilt oder ob es erst ab dem Januar nächsten Jahres gilt. Die Frage ist, ob diese innereuropäische Freizügigkeit, diese Erweiterung auf Rumänien, ob das eventuell eine Art assimilativer Versuch ist, dieses Zigeunerproblem auf dem ja schon nahezu perfekt etablierten Wege der Kommodifizierung von Arbeitskraft vorbei am eigentlichen antiziganen Diskriminierungsproblem ist. Und ob sozusagen, sowas gibt es ja bei der Prostitution auch, das wurde ja auch legalisiert. Ne? Und ob möglicherweise dieser Prozess, der da bei der Prostitution passiert ist, wo ja ganz tatsächlich der subjektive Zustand von der Prostituierten verschlechtert worden dadurch, ob das vielleicht durch diesen, ich will mal polemisch sagen, Steuerzahlen und Straßenmusiker eventuell auch die gleiche Gefahr besteht. Also, dass durch diese Integration, also diese Pseudo-Integration eventuell da die ähnliche Gefahr besteht durch diese Erweiterung der Freizügigkeit. Naja, ich meine, diese Integration, die findet ja faktisch irgendwie in dem Sinne eigentlich nicht statt, weil das sind ja diese ganzen antiziganistischen Tendenzen, die es da gibt, also woran sich das erkennen lässt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, es gibt ja irgendwie auch so einen Arbeiterstrich, ne? Habe ich letztens so einen Film im Fernsehen gesehen, und zwar, wo die dann halt alle stehen, also in irgendwelchen deutschen Städten oder so, sind Leute aus Rumänien, also Männer auch. Ne? Und Straßenstrich meint da hier jetzt nicht Prostitution im eigentlichen Sinne, sondern dass die einfach irgendwo so als Tagelöhner abgegriffen werden. Da kommen dann halt irgendwelche, oder dass die dann auch irgendwie selber wieder irgendwo von Rumänen oder sowas, oder was weiß ich, da dann halt selber auch verhökert werden, irgendwie zu einem Schleuderpreis oder so. Ne? Und wo die dann halt so stehen und dann täglich abgeholt werden oder so. Gibt's was? Glücksrittertum. Na, also solche Sachen gibt's schon. Ne? Genau, die Frage ist eben auch dieses scheinbare Aufheben dieses Glücksrittertums, indem man das eben in legalen Rahmen überführt, also diesen Freizügigkeitsraum erweitert. Ja, Rumänien ist jetzt bloß ein Beispiel. Ich möchte nicht sagen, dass Rumänien das Kern der sogenannten Zigeuner ist oder so, aber vermehrt gibt es ja zumindest aus meiner subjektiven Sicht einen höheren Zugang von Rumänen, vor allem in deutsche Großstädte, sicherlich auch auf Basis dieser Gesetzesveränderung. Und ob das eventuell eben genau vorbei an der theoretischen Aufarbeitung, an der kritischen Aufarbeitung des antiziganen Diskriminierungsproblems ist, dass man eben diese Personen, sei es jetzt eben ethnisch oder wie auch immer, einfach in diesen Arbeitsraum mit reinkommuniziert. Also ich denke, der eigentliche Grund ist nicht irgendwie, dass man jetzt Sinti und Roma haben will, auch über irgendein Kalkül oder sowas, sondern das will man eher nicht. Ich denke mir eher diese Freizügigkeit, also was bringt die jetzt eigentlich in Europa oder so, also diese Freizügigkeit von Arbeitskräften. Ne? Also da denke ich mir, das hängt halt ganz stark, zum Beispiel, weil ich bin ja auch Feministin und ich kenne mich auch mit Care-Sachen so ein bisschen aus, ne? Dass das halt so ganz arg damit zusammenhängt, irgendwie auch mit so Arbeitskräftemangel im Pflegebereich. Ne? Also du könntest heute ja eigentlich dieses Gesundheitswesen, das ja total beschissen ist, ne? Also es ist beschissen, ist jetzt aber ein anderes Thema, könntest du nicht aufrechterhalten ohne Fachkräfte, Pflegefachkräfte aus Osteuropa oder so. Und ich glaube also eher, dass das ein unerwünschter Nebeneffekt ist, sozusagen, dass über diese Freizügigkeit dann eben auch Roma kommen. Also, aber bitte, das ist jetzt mir einfach so als Erklärung gekommen. Also ich denke mir aber auf gar keinen Fall, dass das irgendwie intendiert ist, dass Roma kommen. Qua Nichtarbeit Menschen aufgefasst, finde ich eher überraschend, weil das Stereotyp, was ich meine, zu erkennen zu können, ist eigentlich weniger die Faulen, als vielmehr die Kriminellen. Das ist in dem, was du am Ende zitiert hast, von der Kontraste, schimmert das ja schon ein bisschen durch, diese Alternativökonomien, und also die Übergänge zur kriminalisierten Ökonomie ja dann auch fließend. Mein Eindruck ist eher, dass das so dieses Kernelement ist. Also ich habe mich halt da jetzt einfach auf, was ich gefunden habe in der Literatur, so auf Stereotypenbildung also bezogen. Ne? Und da ist also dieses Arbeitsscheu doch was recht Zentrales, was aber gar nicht irgendwo dem widerspricht, was du sagst. Denn sie machen keine anständige Arbeit, sondern sie klauen. Sie klauen, sie sind Kleinkriminelle, also so dem Stereotyp nach jetzt. Ne? Oder man spricht dann auch von bettelnden Kindern, die in irgendwelchen Mafia-Organisationen da irgendwelche Hintermänner, die die dann zum Betteln schicken und so, oder zum Stehlen schicken auch. Und von daher sehe ich da jetzt nicht einfach so einen Unterschied. Also das ergänzt sich. Ein krimineller Existenz, wie dazu geschrieben wird, ist ja auch mit hohen Arbeitsaufwand verbunden. Also gerade so diese Bettelbank. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Das muss auch einmal gesagt werden. Ja. Ja. Und wenn es in einer regulären Ökonomie geschehen würde, in vergleichbarer Aufwand, dann wäre das auch vergütet. Das finde ich ein Unterschied zum Faulen in dem Sinne. Also ich will es jetzt hier nicht als Debatte, aber ich finde, das ist schon ein Unterschied in der Zuschreibung. Und es sind ja auch Nischen innerhalb der Gesamtökonomie, so die verschiedenen Nischen und bestimmte Formen von illegalisierten Ökonomien, die dann eben einer Volksgruppe oder einer Ethnie zugeschrieben werden, dass die gewissermaßen besetzen, so jetzt irgendwie das Finanzkapital Juden und so weiter. Das finde ich jetzt halt ein Unterschied, als sozusagen, wir sind einfach nur faul, so wie Hartz-IV-Empfänger und ja, aber das mit der Faulheit, das ist halt schon in der Tat so irgendwo, da lässt sich auch aus der Literatur halt ziemlich viel entnehmen. Also, und wenn dann Arbeit, dann ist das immer irgendwie, naja, dann ist das halt dann schon mit Musik und Tanz und eher irgendwo so mit diesen Unterhaltungsgeschichten halt versehen. Also schwerpunktartig. Und es ist halt keine richtige Arbeit. Weil es ist aber... Es ist ja irgendwie eigentlich ein Witz und da würde ich dir irgendwie total recht geben, dass du irgendwie ein gescheiter Musikinstrument spielen kannst, ne? Und in einer Gruppe zusammenspielen kannst. Das braucht wahnsinnig viel Übung, bis du das erste Mal einigermaßen beherrscht. Oder so Stereotypen irgendwie wie, was weiß ich, Trapezkünstler, oder also der Artist im weitesten Sinn oder so. Das ist ja was... Da brauchst du ja ganz schön viel Energie, also, und da musst du irgendwie echt irgendwie ziemlich konzentriert irgendwie dabei sein. Ne? Aber trotzdem ist dieses Faulsein, das ist halt dann nichts Gescheites, was die Leute also dann da halt machen. Und irgendwie ist ja das dann auch mit diesem fahrenden Volk irgendwo, da geht dann halt die Wäsche mit irgendwo und die Polizei kann einen dann nicht fangen, weil man dann schon irgendwo anders ist. Also so, wenn du an frühere historische Verhältnisse denkst und so. Das ist schon so. Ich meine, das mit der Faulheit, das ist halt was, also wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das stimmt, weil das ist nämlich so, da gibt es sogar so Artikel im Spiegel irgendwie, die da irgendwie geschrieben haben, also so diese Tätigkeiten von Roma, wie arbeitsaufwendig das ist und was für Schinderei das nicht ist, also was weiß ich, in dieser Recycling-Geschichte oder Schrotthandel oder was weiß ich. Also das ist ja keineswegs irgendwie so, dass das einfach, das sind ja dann irgendwie, wie gesagt, das ist auch so ein Vorurteil. Also das mit dieser Faulheit in Wirklichkeit stimmt es in dem Sinn gar nicht. Es kommt aber gar nicht drauf an. Es kommt aber gar nicht drauf an, ob es stimmt oder nicht stimmt, weil ich denke, das ist halt so in der Mehrheitsgesellschaft so verankert. Und darauf kam es mir jetzt an, also so auf diese Projektion. Christoph, ja, auch nochmal zu dem Punkt, ich glaube, das Problem löst sich doch eigentlich sehr leicht darüber, wenn man nicht überlegt, passt das rational zusammen, die Teile des Stereotyps, sondern wenn man guckt, nach welchem Muster funktionieren sie denn bei denjenigen, die sie haben. Deswegen finde ich schon, hat Roswitha schon völlig recht, wenn sie sagt, das ist kein Widerspruch, es gibt die Vorstellung, die sind arbeitsscheu und die klauen. Wenn du sagst, das ist ein großer Aufwand, dann hast du dich gefragt, wie sieht das auf der Seite derjenigen aus, die stereotypisiert werden. Wenn du dich fragst, was ist die Psychodynamik bei denjenigen, die stereotypisieren, dann kommst du, glaube ich, dazu, dass zu dem Bild auch noch gehört, dass sie das, was sie dann erbeuten, stehlen oder sowas, auch sofort wieder verbrauchen. Genau. Und das heißt, man hat irgendwie das Phänomen, dass das für die Leute, die das Stereotyp tragen, eine Bebilderung vom Lustprinzip ist. Also genau. Das ist das Entscheidende. Sind nicht dazu in der Lage, die Lust aufzuschieben. Das heißt, die können nicht akkumulationsfähig Reichtum bilden. Akkumulationsfähig Reichtum bilden ist Arbeiten. Und darüber kommt die Fantasie, die können nicht arbeiten oder die tun nichts. Und dieses, dass das mit der Realität nichts zu tun hat, ist völlig egal für die Frage, nach welchem Muster funktioniert das Stereotyp. Das ist natürlich auch, das hängt natürlich auch damit zusammen, irgendwie sie produzieren nichts. Ne? Sie produzieren nichts und sie nehmen sich aber trotzdem irgendwie von anderen Leuten, was die sich dann hart erarbeitet haben. Und das wird denen dann genommen und sie produzieren nichts. Und da deckt sich das dann halt auch mit dem Stereotypen vom Juden. Ne? Der produziert nämlich auch nichts irgendwie, also, sondern... Bitte? Der verbraucht ja gar nichts. Ja, aber der ist schlau irgendwie, der Wascher, wo der Bartel den Most holt sozusagen. Ne? Das gehört nämlich gerade dazu, diese Schleue. Und zwar irgendwie, und das ist ja auch das so Gefährliche am Juden, dass der nämlich auch noch überintelligent ist. Ne? Und auf die Art und Weise irgendwie kann der einem dann erst recht linken, und zwar in den oberen Etagen sozusagen. Auf einer oberen Machtebene auch. Ne? Und das ist natürlich ein Unterschied jetzt zum Zigeuner-Stereotyp. Weil das sind dann ja irgendwie Rumtreiber und Kleinkriminelle und ja halt so Parasiten irgendwie da, wieder der anderen Art als der Jude. Also das mit den Parasiten ist da schon auch ein ganz wichtiges Ding. Faul und Parasit. Irgendwie der Antirassismus ist nie wirklich thematisiert worden, spielt in dem Rolle den Antirassismus und sowas. Und das mit ganz vielen Beispielen wieder immer, aber trotzdem gesagt, das ist, ist etwas Zentrales, weil es so nah am Sozialstereotyp ist. Also mit asozialen Arbeitsfrauen und so weiter. Könnte man nicht erstmal dagegen sagen, und dann hätte man eine theoretische Debatte, nee, es ist gar nicht ganz so irgendwie draußen, weil alles, was Theorie des autoritären Charakters heißt, hat man es auf der Subjektseite eigentlich mit drin. Also das ist eine Rassismustheorie oder was dann da an Rassismustheorie in dem Umkreis existiert, hat solche Momente auch immer mit drin. Ja. Dann ist die Frage, ist es ein Vor- oder Nachteil, dass es eine sehr subjektzentrierte Theorie ist. Also du hast jetzt über Agamben eine komplett subjektlose Referenz genommen, um zu sagen, so will ich den Antiziganismus thematisieren. Also, ich habe keine Antwort, aber so könnte man es, glaube ich, auch machen. Man könnte erstmal da einen Konflikt zwischen feststellen, zwischen Theorierichtungen und fragen, löst sich das Subjekt subjektnah nicht besser, das Problem? Also ich denke, erstens einmal habe ich ja diese subjektive Dimension nicht ausgespart. Ich habe ja extra mit Schatz-Wölge gesagt, die wiederum auf die kritische Theorie rekurrieren, das mit dieser pathischen Projektion oder wie das heißt. Also wobei die das dann halt irgendwie nicht nur auf den Antisemitismus beziehen, sondern da auch versuchen, auf den Antiziganismus einzugehen. Und dann glaube ich in diesem Zusammenhang auch gar nicht, ich meine, das mit dieser strukturellen Ebene sozusagen oder wie immer man das irgendwie bezeichnen will, also dieses Subjektlose vom Agamben, wie du das genannt hast, ich glaube nicht, dass das so ist, dass du diesen beschissenen Kapitalismus irgendwie halt bloß über eine Theorie irgendwo sozusagen analysieren kannst. Und da würde ich halt schon sagen, da gehört halt so eine marxistische dazu, die aber mit ihrem Begriffsinstrumentarium sozusagen selber beschränkt ist und bestimmte Sachen nicht fassen kann. Und da finde ich halt ganz gut irgendwie den Agamben, gerade in der Hinsicht hat er mir auch was gegeben sozusagen, als ich den gelesen habe, weil nämlich die Linken immer gesagt haben, es ist ja schon alles gleich und Rassismus und was weiß ich, das gibt's gar nicht, wo er andere Dimension aufgemacht hat, indem er nämlich dann halt sagt, diese Gleichheit irgendwie hat immer diese totale Ungleichheit beziehungsweise was außerhalb ihrer ist. Also wenn man jetzt einmal so diese Rechtsform sich anguckt, zur Voraussetzung. Und da denke ich, da ist auch, spielt auch durchaus der Foucault für mich eine Rolle. Ne? Also wie überhaupt wird dann, um das einmal, das gefällt mir immer nicht, das klingt dann immer so verdinglicht, wie wird überhaupt irgendwie so dieser Zigeuner als Zigeuner hergestellt im Diskurs? Ne? Also da würde ich gar nicht jetzt so sagen, ich habe eigentlich schon versucht, vielleicht ist das jetzt auch im Referat nicht so gut rausgekommen, in dem Aufsatz kommt es, glaube ich, besser raus, dass ich da verschiedene Ebenen sozusagen einzubeziehen versuche. Also sozusagen diese marxistische und dann auch diese kulturell-symbolische und dann auch diese psychoanalytische. Und insofern habe ich da jetzt nicht so ein Problem. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie den Agamben und sonst nichts. Der Agamben langt mir da nicht. Ne? Bloß denke ich mir, weißt du, auf das Subjektive, ne? Und auf diese kulturell-symbolische Seite. Das ist natürlich was, da wird immer drauf Bezug genommen irgendwo. Also wenn es so um Rassismus geht, Antisemitismus oder vor allen Dingen auch Antiziganismus jetzt. Ne? Also gerade was das Symbolische angeht, so Literatur ist da echt ja ein unerschöpfliches Reservoir für Forschungen, was so Zigeunerbilder angeht. Und von daher wollte ich eben einmal sozusagen, weil das gibt es ja kaum in diesem ganzen Anti-Antiziganismus-Diskurs, nämlich dass nicht einfach mit Foucault oder sowas argumentiert wird, sondern dass du da wirklich einmal so dieses kapitalistische Ganze dir hernimmst und dir da die Bezüge mal klar machst. Das gibt's ja kaum. Das ist immer irgendwie so ganz oberflächlich bloß thematisiert und deswegen war mir das so wichtig und deswegen habe ich das auch so herausgestellt. Ne? Und ich meine, das mit diesem autoritären Charakter, das stimmt auch. Ich meine, das ist eigentlich in meinen Ausführungen implizit mit drin. Ne? Bloß ist es halt so, mit dem autoritären Charakter, das stimmt halt so und das stimmt halt so. Also da kannst du sagen, das stimmt gegenüber Juden, gegenüber Schwarzen und gegenüber Zigeunern, gegenüber Schwulen auch und gegenüber Frauen sogar. Ne? Bloß was mir auch einmal wichtig irgendwie so zu trennen, was ist jetzt dieses Spezifische am Antiziganismus irgendwie, wenn du nicht einfach sagst, wir haben einen autoritären Charakter, ne? Und der irgendwie hat dann gegen alle möglichen nicht identischen was, ne? Was ist dieses Zentrale, was den Antiziganismus ausmacht und was für mich auch noch vielleicht durch, also oder es ist so, dass ich da auch so implizit psychoanalytisch eigentlich argumentiere, dass nämlich gerade so dieser Antiziganismus, weil er gar nicht richtig wahrgenommen werden soll oder will oder wird, ne, dass das gerade darauf hindeutet, dass da was verdeckt wird, psychologisch gesehen. Und dass das gerade seine Relevanz kriegt, weil es in der Nicht-Thematisierung. Und insofern ist dieser psychoanalytische Aspekt eigentlich in vielerlei Hinsicht also da bei mir enthalten. Also wenn ich jetzt aber zum Beispiel gesagt hätte, ich mache jetzt da was zu dieser subjektiven Dimension, kann man ja auch, dieser Malczewski oder wie der heißt, hat es versucht, vor dem Hintergrund allerdings auch so modernisierungstheoretischer Annahmen, dann müsste ich halt das anders gewichten. Für mich war jetzt da nicht unbedingt das Subjekt als Subjekt sozusagen das Zentrale, sondern so eine Grundstruktur. Anmerkung an also wenn ich beschließen würde ich aber die Sitzung. Ich bedanke mich nochmal bei Frau Slita und auch bei den Mitgliedern. Achso, vielleicht noch in 3 Wochen und einem Tag am 17. Oktober, das ist ein Donnerstag, ist sozusagen ein hier zu passender Vortrag von Holger Marx, der ein Ungarn-Kenner ist. Er wird sich da aber nicht auf den... Er heißt schon mal gut. Ja, Marx nicht mit X am Ende, doch naja. CKS, aber auf den... Ach, schade. Ja, nein, das Thema ist, also Ungarn, allerdings geht es da nicht um den dort manifest gewordenen Antiziganismus, sondern Titel ist Auf dem Weg zur Volksgemeinschaft, Fragezeichen, nationalistische Krisenbewältigung in Ungarn. Also es geht da mehr über die politisch-ökonomische Seite des Ganzen. Gut, ich hoffe dann euch alle da wiederzusehen. Ja, vielen Dank nochmal. Orte auf der Welt gibt, die nicht aus Stein sind. Dass in deinem Innern etwas ist, das sie nicht kriegen können. Das dir allein gehört. The Egan's. Alles Gute zum Geburtstag, vielleicht wächst ja mit den Jahren dein Verstand noch bisschen mit all deinen grauen Haaren. Meine Omi, ja, die hat die NPD gewählt. Ja, Omi, ey, das find ich nicht okay. Ja, Mensch, weil Rassenhass und Angst und zwischenmenschliche Distanzen so viel mehr noch weißt du als nur alter Schnee. Ich weiß schon, du warst mal beschäftigt im Asylbewerberheim. Dort musstest du so manche Drecksarbeiten machen. Ja, aber glaubst du, mit den Nazis würde das groß anders sein? Ich sage dir, hätten wir gar nichts mehr zu lachen. Nee, deine Enkel stehen am Straßenrand und grüßen in ihren Uniformchen freundlich mit Sieg Heil. Müssen erneut für Nazi-Wahlerfolge büßen. Tu jetzt nicht so, als würdest du nicht schuldig sein. Und Samstagabend in der Volksmusik-Hitparade, da singt der Stammtisch dir sein Lied vom großen Sieg. Ja, und der Hansi Hinterseer singt mit vorgehaltener Knarre auf Platz 1 dem Volke das Horst-Wessel-Lied. Ja, meine Omi, hey, die hat die NPD gewählt. Omi, müsstest eigentlich besser wissen, ne? Ja, oder haben dir jetzt die braunen Idioten auch ihren Propagandamüll ins Hirn geschissen, ne? Schon morgen früh zieht hier vielleicht erneut die Wehrmacht mit ihren Panzern ein durchs Brandenburger Tor. Ja, und die Ulech und München müssen flüchten ins Exil, es sei denn, uns kommt die Gaskammer zuvor. Hey, hey, hey, weil ich bin ein politischer Gegner. Ja, und du weißt doch, was mit solchen hier passiert. Ob jüdischer Bolschewist oder Individualist, das Zauberwörtchen hierfür heißt exekutiert. Ja, und schon bald türmen sich die Leichenberge wieder auf mit teuren Kinderpartisanen. Ja, und allmählich wird's in Deutschland wieder Winter, obwohl wir längst das ganze Jahr lang Sommer haben. Hey, meine Omi, ja, die hat die NPD gewählt. Die Herzen werden kühl, der Blick wird trüb. Und Holger Apfel hab ich eben noch im Wald gesehen, wie der an Flüchtlingskindern schießen übt. Du kannst jetzt noch so oft behaupten, die Nazis ticken nicht mehr so wie früher, haben eine andere Strategie. Gewiss hast du damit ja recht, die machen's jetzt von hinten rum. Deshalb ja zittern dem Verfassungsschutz die Knie, so die Knie. Heute heißt das nicht mehr natürliche Auslese. Ja, nee, nee, Volksgemeinschaft, sagen die heute dazu. Die Herrenrasse wird ersetzt durch völkische Gemeinschaft. Diesen Scheiß frisst bloß wer so blöd ist wie du. Ja, sag mal, hat dir jetzt der Wohlstand deine Birne zerfressen, ja, Mann, oder was ist mit dir los? Würde dein Urenkel wissen, wo du heute dein Kreuzchen setzt, der würde heulen und schreien, was machst du denn da bloß? Hey, meine... Oh, oh, oh, Omi, ja, die hat die NPD gewählt. Warum tun das die Menschen, die man eigentlich liebt? Und warum könnte ich ständig kotzen, wenn ich hinsehen muss, wie euch der Hass im Heiligenschein umgibt? Und warum könnte ich heulen? Ich weiß doch, dass du anders bist. Dass du nicht mit Ja und Amen jeden Scheißdreck frisst. Mensch, Omi, schalt dein Köpfchen ein. Hey, Bärbel, mach das Beste draus. Und eines noch, Großmütterchen Protest. Der sieht echt anders aus. Wie häufig siehst du Himmel weg? Meine Hände sind ständig in Bewegung. Solange ich denken kann, bin ich nervös. Das liegt daran, dass ich hoffe, dass dir nichts zustößt. Es gibt eine Zeit zu beten. Es gibt eine Zeit zu stehen. Aber heute ist der Tag zu knien, um dich auf Augenhöhe wiederzusehen. Und wie häufig schlägt dein Herz? Wie häufig siehst du Himmel werden? Und wie häufig stehst du auf und freust du dich darauf? Und Jay-Z singt und sein Lied. Und wie häufig schlägt dein Herz? Wie häufig siehst du Himmel werden? In der Schönheit des Moments, wenn du lachst und schreist und rennst. Und Jay-Z singt und sein Lied. Als Mut, mit mehr Schnaps als Blut in den Augen taumelt durch die Nacht im Flug, schlafimmun, ab und zu Lebenslichter schweben in Songs. Hab 99 Probleme, wir sind jedes davon. Durch Krisen, Tresen und Talg meiner miese Peter-Gestalt waren es immer nur gerade Worte durch schiefe Zähne geleitet. Du warst mein Ketamin, mein Amphetamin, mein Auf und Ab, Euphorien und zuckersüße Lethargie. Weg und Ziel zugleich, nur noch Fragen, die blieben. Für die Komödie gezahlt, aber für das Drama geblieben. Und im Radio lief Jay-Z immer wieder mit seinem Lied. Von der großen Stadt erinnert uns wieder, wie klein wir sind. Wie häufig siehst du Himmel werden? Wie häufig stehst du auf und freust du dich darauf? Und Jay-Z singt und sein Lied. Und wie häufig schlägt dein Herz? Und wie häufig schlägt dein Herz? Und wie häufig schlägt dein merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. Thank you. andere Berichterstattung, brauchen Unterstützung. Aktionen zu machen, und heute um 14 Uhr wird also eine große Gruppe geschrieben. Ja, da sind halt wir auch noch weiter, was da folgen können. Ich bin hier jetzt noch kein Mann. Wir sind ungefähr 50, wenn jetzt gerade mehr. Wir sitzen die Kreuzung und fahren den Gleichen. Habt ihr dein Radio und könnt das mithören hier, oder? Nein, noch nicht, das müssen wir uns verbringen. Wir als Studierende haben auf der Volksversammlung am 12. April beschlossen, das Hauptgebäude erneut zu streichen, wie wir das im letzten Sommer sehr erfolgreich zweimal gemacht haben. Hört einfach mal nach Lied und bis gleich. Hier ist das Nachtfunkfeuer zum Gebäude in der Unternehmung. Die Ausstellung. Ja, der Fußball ist halt mit Kreiden. FSK 93, 0 MHz und 101,4 im Kabel. Werdet Fördermitglied. Meldet euch bei FSK unter der Nummer 434324 oder besucht die Homepage www.fsk-aha.org. Werdet Fördermitglied. Meldet euch bei FSK unter der Nummer 434324.